Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines interviewten Aushilfsjedis, Folge 48. Ich wurde vor kurzem interviewt und musste Rede und Antwort stehen und wurde bei dieser Gelegenheit Dinge gefragt zum Thema Podcasten. Und die erste Frage, die ich dort bekam, war, wer hört sich Podcasts überhaupt an? Nun konnte ich dann nur auf mich zeigen und sagen, ich zum Beispiel höre mir Podcasts an. Aber die Frage ist natürlich, wer hört sich allgemein Podcasts an und wer hört sich meine Podcasts an, wurde ich auch gefragt. Und da musste ich sagen, das weiß ich nicht, denn ich sitze nicht neben den Leuten, die sich das anhören, während sie sich das anhören. Und ich sehe auch nur die Downloadzahlen. Ich bekomme hin und wieder mal Fragen gestellt, Feedback, aber ich weiß es schlicht nicht. Wer seid ihr? Erzählt's mir. aushilfsjedi.wordpress.com/category/podcast. Schreibt's mir unter die Folge. Wer seid ihr? Was treibt euch dazu, meinen Podcast zu hören? Und falls ihr Fragen habt, stellt sie. Was kann ich euch Gutes tun? Was kann ich euch für Fragen beantworten? Wozu soll ich meine Folge machen? Also das ist tatsächlich ja eine Frage, die ich beantworten durfte, nämlich wer hört das? Und das könnt ihr mir jetzt beantworten. Eine weitere Frage war daraufhin, was die Hörerzahlen sind. Also wie viele Hörer hören sich verschiedene Podcasts an? Und auch da konnte ich jetzt nur darüber sprechen, was ich natürlich an Downloadzahlen habe und was ich mit anderen Projekten an Downloadzahlen hatte, die ich schon betrieben hatte. Und ich glaube, damit komme ich nicht in die Top 10 der deutschen Podcast-Charts, denn da sind Podcasts, in denen es um Sex geht, natürlich wesentlich beliebter. Auch wenn sie schlecht sind teilweise. Aber ja, da kann ich nur sagen, da bin ich noch weit, weit entfernt von dem Top 10. Ich glaube, da gehen bei Fest und Flauschig durchaus mehr Downloads über die verschiedenen Plattformen runter als bei meinem Date von letzter Nacht und auch bei meiner Elite und eben auch beim Aushilfs-CD-Podcast. Dementsprechend, ich habe da nicht mit Zahlen hausiert, da macht man einfach nicht. Aber ich könnte sagen, ja, für die Größe, die ich da so anpeile, ist die Elite halbwegs klein, ist der Aushilfs-Jedi-Podcast halbwegs okay. Und im Verhältnis zum Date von letzter Nacht, was halt auch ein thematisch eher spezifischer Podcast war, ja. Das ist eh die Frage, Laber-Podcast gegen Themen-Podcast. Ich habe ja mit dem Date von letzter Nacht einen halbwegs thematisch festgezurrten Podcast gehabt, der natürlich sehr, sehr frei erzählt war und natürlich sich danach richtete, was in den Tagen davor passierte, aber auch da konnte ich frei sprechen und konnte einfach so ein bisschen abschweifen. Dementsprechend, falls mir heutzutage wieder so ein Thema reinlaufen würde und ich da wieder einen spannenden Kooperationspartner hätte, wäre ich wahrscheinlich auch für Themen-Podcasts zu haben. Ansonsten mag ich eigentlich mein kleines, nettes Personality-Format, das ich hier habe. Denn ich kann hier einfach frei von der Leber weg einfach ein bisschen ins Mikrofon quatschen, was erzählen, was mich so bedrückt, was möglicherweise Gedanken angeht und Fragen beantworten, die mir gestellt wurden. Und entsprechend auch eine schöne Sache ist natürlich, ich bin hier nicht mehr an eine Regelmäßigkeit der Folgen gezwungen. Das ist man bei einem Themenpodcast im Grunde, denn da muss der Content alle 2 Wochen passen oder eben sogar jede Woche passen. Und das ist einfach nicht unbedingt das, was ich mit diesem Podcast machen möchte. Das würde ich bei einem monetarisierten Projekt natürlich durchziehen. Das würde ich bei einem monetarisierten Projekt auch natürlich hinkriegen, weil dann muss man planen. Dann muss man natürlich Contentpläne schreiben, Redaktionspläne schreiben, Sachen erleben, Themengenese machen. Das habe ich hier in dem Fall einfach nicht. Ich nehme mein Mikrofon in die Hand und plausche einfach so drauf los, wenn ich Laune habe. Und wenn ich keine Laune habe und wenn ich keine Zeit dafür habe, dann mache ich es einfach nicht. Das kann natürlich dafür sorgen, dass ich vielleicht dadurch auch gar nicht so viele Hörer habe, wie ich potenziell vielleicht hätte, aber ja, kann es nicht ändern. Es ist eben einfach nur ein kleines persönliches Format. Ich plausche hier vor mich hin und wem das nicht passt, der hört es nicht an und wer damit was anfangen kann, der hört es eben an und erzählt seinen Freunden, schreibt eine Rezension auf iTunes und gibt 5 Sterne oder eben nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und bin damit auch heute schon am Ende. Ich weiß irgendwie nicht, ich wurde auch gefragt, was ist so, ob ich so Floskeln habe und Catchphrases. Habe ich nicht. Habe ich tatsächlich nicht. Bisher habe ich das hier nicht. Ich sag zum Begrüßung meistens ein Hallo und herzlich willkommen, aber das wackelt auch. Das I ist natürlich durchaus ein Gimmick, das wechselt, aber hat sich auch noch nicht so richtig in Schwung gebracht, dass da noch viel, viel mehr Varianz drin ist. Und dementsprechend, ich weiß es nicht, keine Ahnung, keine Catchphrase bisher. Bleibt mir gewogen ist zum Beispiel auch etwas, was ich in einem alten Podcast gerne gesagt habe. Oder der Euro bis die Hölle gefriert, steht meistens unter meiner Weihnachtsmail. Ja, für diesen Podcast habe ich da bisher noch keine Catchphrases. Aber jetzt erzählt mir doch erstmal, wer seid ihr, warum hört ihr diesen Podcast und wie kann ich euch möglicherweise weiterhelfen? Wo habt ihr möglicherweise Fragen, die ich euch nett beantworten kann? Soweit Folge 48. Tschüss.